Erster, ich komme jetzt zum dritten Mal zu euch. Zwei oder drei Zeugen machen eine Sache sicher. Zweiter, ich habe es euch schon einmal gesagt. Ich sage es jetzt wieder, auch wenn ich nicht bei euch bin. Ich sage es allen, die gesündigt haben, und auch den anderen, wenn ich wiederkomme, werde ich keine Nachsicht zeigen. Dritter, ihr wollt einen Beweis, dass Christus durch mich spricht. Christus ist nicht schwach bei euch. Er ist stark über euch. Vierter, Christus wurde gekreuzigt, weil er schwach schien. Aber er lebt durch Gottes Kraft. Auch wir sind schwach in Christus. Aber wir werden mit ihm leben. Das geschieht durch Gottes Kraft für euch. Fünfter, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst, erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Wenn nicht, dann seid ihr nicht echt. Sechster, ich hoffe, ihr werdet erkennen, dass wir echt sind. Siebter, wir bitten Gott, dass ihr nichts Böses tut. Es ist uns nicht wichtig, dass wir als echt gelten. Wichtig ist, dass ihr das Richtige tut. Auch wenn wir dann unecht erscheinen. Achter, wir können nichts gegen die Wahrheit tun. Wir können nur für die Wahrheit handeln. Neunter, wir freuen uns, wenn wir schwach sind. Aber ihr seid stark. Wir bitten auch darum, dass alles bei euch gut wird. Zehnter, darum schreibe ich euch diesen Brief aus der Ferne. Ich will nicht, dass ich streng sein muss, wenn ich komme. Der Herr gab mir die Macht, euch aufzubauen. Er gab sie mir nicht, um euch zu zerstören. Elfter, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch. Lasst euch zurechtweisen und ermutigen. Seid euch einig. Lebt in Frieden. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Zwölfter, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Alle Gläubigen grüßen euch. Dreizehnter, die Gnade von Jesus Christus sei mit euch allen. Die Liebe Gottes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.